Metall jeden Härtefall an die Spree. Und die Industrieausstellung nahm der Kanzler Keck den Berlinern weg. Siehst du nicht, da kommt er, kleine Schritte nimmt er. Alberts lässt den Aster taufen und der versucht, in Leipzig ein paar Kirchen einzukaufen. Jetzt fehlt ja nur noch, dass die Berliner Zeitungsverleger zum Vietcong überlaufen. Trotzki mit Hoho und Gigi. Heute Abend Bürger, lustiges Erlebnis, heute Abend Staatsbegräbnis. Naja, ein gutes Haar möchten wir doch an der Bundesrepublik belassen. Da freut sich auch die Maus und auch die Katze. Aber ich sag gleich, ein Haar sieht nicht gut aus auf einer Glatze. Beim Zeus, wenn du so lächelst, siehst du aus wie Marzen Neuss. Ich bin von der Arbeiterwohlfahrt, merkt ihr das mal, ja? In Peking, da hausen die Barbaren! Die Chinesen, die sollen erst lesen lernen und dann Auto fahren! Passt mal auf, ihr ewig Frommen! Spaß macht ihr am 1. Mai und singt: Der Mao ist gekommen! Macht die Schnauze zu, es zieht unser Mekong-Delta, heißt das Ruhrgebiet. Beiz und Krupp sagen, Spaß beiseite, für uns beginnt nach dem Darlehen die Vorkriegszeit. Gestern hatten wir noch eine Krise, jetzt haben Sie sie. Du meine Güte, Verluste werden verstaatlicht, nicht Profite. Strauß und Schiller, Kumpelkiller, festgemauert in der Unterwelt wird der Arbeiter um den Lohn geprellt. Wer zahlt jetzt den Sonntagsraten? Wer zahlt jetzt die Autoraten? Wer zahlt jetzt das Studium für den Jüngsten? Bald ist Pfingsten, Thyssen, Industriemagnat, bittet auch um Rat.